Staatsverschuldung, Inflation und Wechselkurse. Gleichwohl war die Konjunktur- und Finanzpolitik der Bundesrepublik in den 70er Jahren noch immer die eines Einäugigen unter Blinden. In den USA und den großen Staaten der Europäischen Gemeinschaft waren Staatsschulden und Inflation noch weitaus höher als in Deutschland. Zusätzlich plagten Leistungsbilanzdefizite viele Volkswirtschaften und engten den Spielraum für expansive Maßnahmen ein. Es drohte Stagflation. Letztlich brach in den USA erst die 1979 unter dem neuen Notenbankpräsidenten Paul Volcker eingeleitete sehr restriktive Geldpolitik die dortigen Inflationserwartungen. Gleiches leistete die Geldpolitik der Bundesbank für die Bundesrepublik und Europa. Die späten 60er und die 70er Jahre brachten den Zusammenbruch zweier großer Hoffnungen. Erstens, die Hoffnung, durch antizyklische Globalsteuerung ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum ohne wesentliche krisenhafte Einbrüche bei ausreichend stabilen Preisen erreichen zu können. Zweitens, die Hoffnung, auf der Basis des Abkommens von Bretton Woods ein weltweites Regime stabiler Wechselkurse dauerhaft verteidigen zu können. Der Zusammenbruch beider Hoffnungen hing miteinander zusammen. Fehler in der Fiskal- und Geldpolitik hatten Inflation und übermäßige Staatsverschuldung verursacht. Unterschiedliche Mentalitäten sowie unterschiedliche Schwerpunkte der Finanz- und Geldpolitik führten dazu, dass sich Kosten und Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaften nicht kongruent entwickelten. Unterschiede in den Inflationsraten summierten sich mit den Jahren auf. Leistungsbilanzdefizite oder Überschüsse verfestigten sich. Wenn eine Währung aus diesen Gründen dauerhaft weniger nachgefragt als angeboten wurde, war ihr Kurs nicht mehr haltbar. Frei schwankende Kurse konnten aber Über- und Untertreibungen mit sich bringen. Sie erschwerten zudem den Außenhandel. Speziell für die EWG kam hinzu, dass die Agrarmarktordnung, das damalige Kernstück des gemeinsamen Marktes, auf einem System einheitlicher, administrierter Preise beruhte, das mit schwankenden Währungskursen schlichtweg nicht vereinbar war. Der weitere Integrationsfortschritt in Europa schien vielen abhängig von der Lösung des Währungsproblems. Zu denen, die so dachten, gehörte auch Helmut Schmidt. Er war schon 1969 als Fraktionsvorsitzender der SPD gegen die Freigabe des Wechselkurses der D-Mark gewesen und er unterstützte als Finanzminister und Bundeskanzler alle Bestrebungen, wieder zu festen Wechselkursen zurückzukehren. Nachdem der Wechselkurs der D-Mark im September 1969 erstmals freigegeben worden war, legten die EWG-Länder 1972 in der sogenannten Währungsschlange erstmals Bandbreiten für ihre Wechselkurse fest. Gegen die schwachen Währungen Lira, französischen und belgischen Franc sowie das Pfund gab es immer wieder Spekulationswellen, die dann an Wochenendsitzungen in Brüssel zu Kursanpassungen führten. 1979 kam das europäische Währungssystem EWS, bei dem die Währungen innerhalb vertraglich festgelegter Bandbreiten floaten konnten. Als gewichteter Durchschnitt der beteiligten Währungen wurde die Kunstwährung EQ erfunden, die als Verrechnungseinheit dienen konnte. Die Spannungen legten sich erst Anfang der 80er Jahre, nachdem die D-Mark de facto als Leitwährung anerkannt worden war und die übrigen Notenbanken ihre Geldpolitik an der Wechselkursstabilität zur D-Mark ausrichteten. Damit gewannen die D-Mark, die Bundesbank, sowie die deutsche Wirtschafts- und Finanzpolitik für die EWG eine Dominanz, die insbesondere für Frankreich kaum erträglich schien und letztlich den Anstoß für die Europäische Währungsunion gab. Die rund 20 Jahre von 1979 bis zur Einführung des Euro währende Phase, in der die D-Mark Leitwährung war und die Bundesbank die Leitfunktion bei der europäischen Geldpolitik ausübte, wirkten aber sehr heilsam. Ungleichgewichte bestanden zwar fort, aber sie wurden offenbar geringer. Das zeigt sich, wenn man die Wechselkurse wichtiger Währungen von 1968 bis 1998 vergleicht. Mit der Absenkung der Inflationsraten wurden auch die Kursschwankungen geringer und die Anpassung der Austauschverhältnisse an die Kaufkraft vollzog sich friktionsloser. Die im Durchschnitt deutlich niedrigeren Inflationsraten in Deutschland bewirkten aber, dass sich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft trotz der starken Aufwertung der D-Mark gar nicht so ungünstig entwickelte. Preisliche Wettbewerbsfähigkeit ergibt sich ja aus der Kombination von Wechselkursveränderungen und Preisentwicklung. Letztlich bewirkten der ständige Stabilitätsvorsprung der D-Mark und die damit verbundene geldpolitische Dominanz der Bundesbank seit 1979 mehr tatsächliche Koordinierung in der europäischen Währungs-, Finanz- und Wirtschaftspolitik, als Gipfel und Krisentreffen und die auf ihnen abgegebenen Versprechen es vermochten. Die stille Kraft des Faktischen war es, die die wirkliche Macht ausübte. Die 80er Jahre brachten wirtschaftlich ruhigere Zeiten. Inflationsraten sanken, Haushalte stabilisierten sich. Das durchschnittliche reale Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik war aber deutlich niedriger als in den 60er und 70er Jahren.